1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis! Wohnzimmer! Boah, die ganzen VR-Games sind voll geil. Ja, komm, wir spielen Need for Supermarkt. Los geht's. Brille auf. Wow, ein 360-Grad-Supermarkt. Fuck, ich hab den Einkaufswagen mit dem kaputten Rad bekommen. Nach der ersten Einkaufstour kannst du den upgraden. Mein Treibstoff ist gleich alle. Hol dir schnell eine Packung Fruit Loops. Geschafft. Boah, ich stehe in der Kasse und es geht nicht weiter. Pass auf, gleich bist du dran. Fuck, die Kassiererin scannt so schnell, ich komm nicht hinterher. Race over. You are disqualified. Ach Menno, das ist mir echt surrealistisch. Dann guck hier. Das härteste VR-Horror-Survival-Game ever. Resident Familienfeier. Creepy. Lass mal probieren. OMG. Die ganze Familie sitzt im überheizten Wohnzimmer und isst Kuchen. Im Hintergrund läuft Sportschau ohne Ton. Jetzt unterhalten sie sich. Und wie fährt sich das neue Auto? Nee, das ist nicht neu. Das habe ich schon 10 Jahre. Ach so, ja. Und habt ihr eigentlich eine Kantine in der Firma? Ich bin noch arbeitslos. Soll ich euch mal erzählen, wie ich den Quarkölteig gemacht habe? Ah, ich kann nicht mehr, das ist zu hart. Hola, Jungs. Hi, Sie. Willst du auch mal ein VR-Game spielen? Okay. Oh, erstmal Brille desinfizieren. So, vor dem Aufsetzen erstmal die Haare hochstecken. Jetzt Brille auf. Oh, meine Kreole ist abgegangen und unter das Sofa gerollt. Helft ihr mir suchen? VR wird sich nie durchsetzen. Noob und Nerd. Alle Folgen im Netz. 1live.de